Paragraf 18, Übung 8. Verneinen Sie die Frage mit nicht brauchen. Hier ein Beispiel. Musst du heute ins Büro gehen? Nein, ich brauche heute nicht ins Büro zu gehen. Verneinen Sie nun bitte die Fragen. Musst du aus der Wohnung ausziehen? Nein, ich brauche nicht aus der Wohnung auszuziehen. Musst du die Wohnung gleich räumen? Nein, ich brauche die Wohnung nicht gleich zu räumen. Musst du die Möbel verkaufen? Nein, ich brauche die Möbel nicht zu verkaufen. Musst du eine neue Wohnung suchen? Nein, ich brauche keine neue Wohnung zu suchen. Musst du die Wohnungseinrichtung bar bezahlen? Nein, ich brauche die Wohnungseinrichtung nicht bar zu bezahlen. Musst du den Elektriker bestellen? Nein, ich brauche den Elektriker nicht zu bestellen. Musst du ein neues Schloss in die Tür einbauen? Nein. Ich brauche kein neues Schloss in die Tür einzubauen. Musst du einen Wohnungsmakler einschalten? Nein, ich brauche keinen Wohnungsmakler einzuschalten. Musst du eine Garage mieten? Nein. Ich brauche keine Garage zu mieten. Musst du den Hausbesitzer informieren? Nein, ich brauche den Hausbesitzer nicht zu informieren.